بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir führen inshallah unsere Vortragsreihe fort bezüglich den jüngsten Tages und bezüglich des jüngsten Gerichts. Und wir haben bereits zwei große Phasen kennengelernt. Einmal ist es die Auferstehung, wenn alle aus ihren Gräbern herauskommen. Und einmal ist es das Versammeln am Versammlungsort, wo die gesamte Menschheit zusammengetrieben wird und an einem bestimmten Ort darauf wartet, dass der erhabene Allah kommt und mit der Abrechnung beginnt. Und jetzt sind wir an dem Punkt gelangt, wo jeder Einzelne vorgeführt wird, vor dem erhabenen Allah und zur Rechenschaft gezogen wird. Wo jeder Einzelne von uns, ihm seine Taten gezeigt werden, indem ihm sein Buch gegeben wird. Und er darin das vorfinden wird, was er zu seinen Lebzeiten zu tun pflegte. Das wird inshallah unser heutiges Thema sein. Doch bevor wir mit der eigentlichen Abrechnung beginnen, sollten wir wissen, dass an diesem Tag gewisse Richtlinien herrschen werden, an denen Allah subhanahu wa ta'ala die Abrechnung dann vollziehen wird, so wie die Gelehrten sie aufgezählt haben. Und wir werden hier vier dieser Richtlinien erwähnen, um zu sehen, um zu verstehen, was an diesem Tag geschieht und wie jeder Einzelne zur Rechenschaft gezogen wird. Ihr sollt aber vorher wissen, dass an diesem Tag, am Tag der Auferstehung, an diesem Augenblick, wo jeder zur Rechenschaft gezogen wird, dort wird niemand Ungerechtigkeit erfahren. An diesem Tag wird es die absolute Gerechtigkeit geben. Ihr sollt wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Er ist feinfühlig, nachsichtig und er führt keinem seiner Diener und keinem seiner Geschöpfe Unrecht zu. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagte, إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Allah tut gewiss nicht im Gewicht eines Stäubchens Unrecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an einer anderen Stelle, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ. Und dein Herr ist keiner, der den Dienern Unrecht zufügt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an einer anderen Stelle, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Diener. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, dass der erhabene Allah sprach, also in einem Hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala sprach, O meine Diener, ich habe mir die Ungerechtigkeit selbst verboten und ich habe es für euch als verboten erklärt, so fügt einander kein Unrecht zu. An diesem gewaltigen Tag wird es die absolute Gerechtigkeit geben. Und jeder wird diese Gerechtigkeit zu spüren bekommen. Und niemand wird dort Ungerechtigkeit erfahren. Und das ist auch eines der Richtlinien an diesem Tag. Dass jeder Gerechtigkeit, die wahre und absolute Gerechtigkeit erfahren wird. Nicht wie hier auf dieser Erde. Auf dieser Erde, wenn du vor dem Richter stehst, dann kann dein Gegenüber gut im Reden sein. Und vielleicht überzeugt er so den Richter. Oder der Richter ist bestochen worden. Oder er hat eine Beziehung mit dem, der dich angeklagt hat. Und so kann es sein, dass du dein Recht verlierst, obwohl du eigentlich unschuldig bist. Aber das wird dir an diesem Tag nicht passieren, weil der Richter der erhabene Allah ist. Und an diesem Tag wird es die absolute Gerechtigkeit geben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Und wir stellen die gerechten Fragen für den Tag der Auferstehung auf. So wird keiner Seele um irgendetwas Unrecht zugefügt. Und wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns, wir bringen es bei und wir genügen als Berechner. Somit sollst du wissen, dass der erhabene Allah deine Abrechnung übernimmt am jüngsten Tag, sodass du keinerlei Ungerechtigkeit erfahren wirst an diesem Tag, sondern nur die absolute Gerechtigkeit. Das ist der erhabene Allah. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Er kennt die verräterischen Augen und weiß, was die Brüste verbergen. Und Allah entscheidet der Wahrheit entsprechend, diejenigen aber, die sie anstatt seiner anrufen haben, nicht zu entscheiden. Gewiss, Allah ist der Allhörende und Allsehende. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an einer anderen Stelle, وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Und gedenke des Tages, da sie deinem Herrn in Reihe vorgeführt werden. Jeder einzelne von uns wird seinem Herrn vorgeführt werden. Nun seid ihr zu uns gekommen, so wie wir euch das erste Mal erschaffen haben. Ihr aber habt behauptet, wir würden für euch keine letzte Verabredung festlegen und das Buch wird hingelegt. Dann siehst du die Übeltäter besorgt wegen dessen, was darin steht. Sie werden sagen, oh weh uns, was ist mit diesem Buch? Er lässt nichts aus, weder klein noch groß, ohne es zu erfassen. Sie finden alles, was sie taten, gegenwärtig und dein Herr tut niemandem Unrecht. Jeder wird das finden in seinem Buch, was er getan hat. Und die Übeltäter werden sich wundern, dass dieses Buch auch jede Kleinigkeit erfasst hat, was sie schon längst vergessen haben. Aber dort werden sie es wieder finden und sie werden sich wundern, was dort alles in diesem besonderen Buch steht, weil an diesem Tag wird niemand Ungerechtigkeit erfahren, sondern jeder von uns wird das vorfinden, was er zu tun pflegte. Und deswegen sagte der Herr von Allah im Koran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Und damit ist gemeint, dass du all deine Taten vorfinden wirst. Ob sie nun gut waren oder schlecht. Ob es jetzt eine Aussage war, ein Blick, etwas, was du gehört hast, etwas, was du gesagt hast, etwas, was du angefasst hast, irgendwo, wo du hingegangen bist, alles wirst du vorfinden. Sei es gut oder schlecht. Nichts davon wird ausgelassen sein, sondern alles, was du in deinem Leben getan hast, davon wirst du eine Kopie in diesem Buch vorfinden. Und du wirst Dinge auch vorfinden, die du schon längst vergessen hast. Du hast irgendwas getan oder gesagt und nach einigen Tagen hast du es schon längst vergessen. Aber du hast vergessen, dass es da einen gibt, der diese Sache nicht vergessen hat. Und das ist der Herr von Allah. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Allah hat es erfasst, sie aber haben es vergessen. Nichts wird vergessen werden von dem, was du getan hast und von dem, was du gesagt hast. Und du wirst es am jüngsten Tag vorfinden und du wirst dich wundern, was alles in deinem Buch stehen wird. Und die zweite Richtlinie an diesem Tag wird sein, dass keine lasttragende Seele die Last einer anderen auf sich tragen wird. Das soll heißen, jeder wird genau das an Sünde auf sich tragen werden, was er getan hat. Jeder wird für sich selbst verantwortlich sein am jüngsten Tag. Genauso wie du alleine gestorben bist und du bist alleine begraben worden. Und du wirst alleine auferstehen, so wirst du auch alleine vor deinem Herrn stehen und du wirst nur für das zurechtgezogen werden, was du getan hast. Nicht, was dein Nachbar getan hat oder was dein Kumpel getan hat oder deine Kinder getan haben, sondern jeder wird für das zurechtgezogen werden, was er getan hat. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Jeden Menschen haben wir sein Vorzeichen an seinem Hals befestigt und am Tag der Auferstehung bringen wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird. Lies dein Buch. Jeder wird sein Buch aufgeschlagen vorfinden. Und Allah wird dich auffordern, lies dein Buch. Du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Jeder wird aufgefordert, in seinem Buch zu lesen. Und keiner wird die Sünde eines anderen tragen, sondern jeder wird nur das darin vorfinden, was er zu tun pflegte, hier im Diesseits. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an einer anderen Stelle, أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Oder wurde ihm nicht kundgetan, was auf den Blättern Musas steht und Ibrahims, der seine Pflicht erfüllte, nämlich, dass keine lasttragende Seele die Last einer anderen auf sich nehmen wird und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird als das, worum er sich selbst bemüht, dass sein Bemühen gesehen werden wird, dass ihm hierauf nach vollem Maß vergolten wird. Das soll heißen, du wirst nur nach dem belohnt oder bestraft, was du getan hast. Und das, was du in deinem Buch vorgefunden hast. Jeder Einzelne. Du wirst nicht mehr bestraft werden wegen den anderen, sondern für das, was du getan hast. Und dann wird es so sein, dass der Vater am Tag der Auferstehung an seinem Sohn vorbeikommen wird. Und er wird ihn sehen und er wird zu ihm gehen und sagen, O Sohn, ich bin dein Vater. Hast du nicht vergessen, wie gut ich für dich gesorgt habe? Hast du nicht gesehen, was ich für dich getan habe? Ich war doch stets ein guter und netter Vater für dich gewesen. Gib mir nur eine Hasana. Ich will nicht mehr von dir haben, aber eine Hasana. So viel habe ich für dich getan. Aber an diesem Tag wird es nicht interessieren, ob dein Vater vor dir steht, ob deine Mutter vor dir steht, ob es deine Kinder sind, deine Ehefrau, egal wer vor dir steht. Du bist nicht bereit, auch nur eine halbe Hasana abzugeben. Geschweige noch, dass du überhaupt was abgibst. Geschweige noch, dass du die Sünden der anderen auf dich lastest. Auch wenn es dein Vater ist. Er wird zu dir sagen, mein Sohn, ich war immer nett zu dir gewesen. Ich habe stundenlang gearbeitet, damit du dir was leisten kannst. Gib mir nur eine Hasana. Und du wirst antworten, rette dich meine Seele, rette dich meine Seele. Nafsi, nafsi. Und genau dieselbe Antwort wirst du deiner Mutter geben. Und wen wird es denn wundern, wenn selbst die Gesandten und Propheten genau diese Antwort geben werden? Jeder Prophet und jeder Gesandte wird, wenn er aufgesucht wird, sagen, nafsi, nafsi. Außer der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen wird an diesem Tag jeder nur das auf sich tragen, was er getan hat. Wird er Gutes finden, kann er sich glücklich schätzen. Und wird er darin nur Sünden finden, dann braucht er niemanden zu tadeln, außer sich selbst, weil das, was darin steht, nur das ist, was er sein Leben lang getan hat. Und der Erhabene Allah, und das ist eine weitere Richtlinie, er wird jedem das zeigen, was er getan hat. Und normalerweise bräuchte der Erhabene Allah das nicht zu tun. Er könnte auch genauso am Jüngstag sagen, die Gruppe geht ins Höllenfeuer und die Gruppe geht ins Paradies ein, weil er doch weiß, was jeder Einzelne getan hat. Aber zu seiner Gerechtigkeit ist es und gehört es, dass er jedem Einzelnen nochmal zeigt, was er getan hat. Damit keiner danach sagen kann, mein Herr hat mir Unrecht getan. Warum komme ich ins Höllenfeuer? Was habe ich denn alles getan? Weil vieles von deinen Taten wirst du vergessen haben. Aber wenn dir dann dein Buch gezeigt wird, wirst du dich nochmal daran erinnern, was du getan hast. Deswegen gehört es zur Gerechtigkeit des Erhabenen Allahs, dass er jedem Einzelnen nochmal seine Taten vorlegen wird und jeden Einzelnen zur Rechenschaft ziehen wird, damit jeder sieht, was er getan hat, damit jeder begreift, warum er jetzt zu den Gewinnern gehören wird oder zu den Verlierern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. An dem Tag wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden. Und von dem, was sie an Bösem getan hat, hätte sie gern, wenn zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre. Und Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst. Allah ist gnädig zu den Menschen. Wenn jeder von uns seine Sünden sieht, wird er sich wünschen, es wäre ein Abstand zwischen ihm und dieser Sünde. Dass er das nicht findet, vorfindet. Aber an diesem Tag ist die Reue zu spät, da zählt keine Reue. Sondern die Reue zählt hier im Diesseits. Hier im Diesseits zählen die Taten und es gibt keine Abrechnung. Aber an dem Tag, wenn du vor deinem Herrn stehst, dann zählen die Taten nicht mehr, sondern das, was du bereits getan hast. Und jetzt zählt die Abrechnung und du wirst zur Rechenschaft gezogen bezüglich dem, was du getan hast. Deswegen sagt der Erhabene Allah auch, Alimat nafsum ma ahdarat. Und eine jede Seele wird erfahren, was sie vorgebracht hat. An einer anderen Stelle sagte er, Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Und eine jede Seele wird erfahren, was sie vorausgeschickt und zurückgestellt hat. Jede Seele. Und die viertens und letzter Punkt von den Richtlinien an diesem Tag wird es sein, dass Zeugen gebracht werden. Es werden Zeugen gebracht, die Zeugnis ablegen werden über die gesamte Menschheit. Und natürlich ist der gewaltigste und der größte Zeuge überhaupt der Erhabene Allah. Weil er doch weiß, was du getan hast. Egal wie klein diese Tat auch sein mag, er weiß davon Bescheid. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Allah ist über alles Zeuge. Er weiß, was du getan hast. Aber es werden noch andere Zeugen kommen. Und zwar Propheten und Gesandten. Jeder Gesandte wird Zeugnis ablegen über seine Umma und darüber berichten, ob er die Botschaft vollbracht hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bringen und sie wird Zeugnis ablegen über die gesamten Gemeinschaften. Und dann wird der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gebracht, das beste Geschöpf, und er wird dann Zeugnis ablegen über alle. Über alle Geschöpfe wird er dann Zeugnis ablegen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an anderen Stelle seinen Gesandten ansprechend: فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Aber wie wird es sein, wenn wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen und dich, O Muhammad, und dich über diese da als Zeuge bringen, über alle. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser edle Prophet, wird Zeuge sein über alle, über die gesamte Menschheit. Und ein weiterer Beweis dafür ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist. Und was wir bereits durchgenommen haben, wenn der Erhabene Allah an diesem gewaltigen Tag den Propheten Nuh zu sich ruft. Und er wird zu ihm sagen: O Nuh. Und Nuh wird antworten: Hier bin ich zu deinen Diensten und alles Gute ist in deiner Hand. Und der Erhabene Allah wird zu ihm sagen: Hast du die Botschaft deinem Volk verkündet? Und Nuh a.s. wird sagen, und Allah weiß es am besten, ob er die Botschaft vollbracht hat. Aber um die Beweise aufzustellen gegen die Umma von Nuh, weil wir gesagt haben, Allah hätte auch von Anfang an diejenigen, die ins Paradies kommen, ins Paradies schicken können, und die ins Höllenfeuer kommen, werden ins Höllenfeuer schicken können. Aber jeder soll sehen, was er getan hat. Und jede Umma soll sehen, ob ihr Prophet ihr die Botschaft vollbracht hat oder nicht. Er wird zu Nuh sagen: O Nuh, hast du die Botschaft deinem Volk verkündet? Und Nuh wird antworten: Ja, O Herr. Und Allah subhanahu wa ta'ala ruft das Volk von Nuh und sagt zu ihnen: Hat Nuh die Botschaft an euch überbracht? Und die Ungläubigen werden weiterhin lügen und glauben, dass sie mit ihrer Lüge durchkommen. Sie werden sagen: Nein, zu uns ist weder ein Warner gekommen, noch jemand anders. Und dann wird Erhabene Allah zu Nuh sagen, weil an diesem Tag wird die Gerechtigkeit herrschen. Er wird zu Nuh sagen: O Nuh, wo sind deine Zeugen? Wer kann für dich bezeugen, dass du die Botschaft vollbracht hast? Weil dein Volk sagt, sie haben dich nie gesehen. Und dann wird Nuh sagen: Muhammad und seine Umma. Sie werden für mich Zeugnis ablegen. Und dann wird die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerufen, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Dann werdet ihr gebracht und ihr werdet bezeugen, dass er seinem Volk die Botschaft überbracht hat, und dann werde ich gebracht und ich werde über euch alle Zeugnisse ablegen. Und dann rezitierte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den folgenden Vers: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Und dann werden die Engel gerufen. Auch sie werden ihr Zeugnis ablegen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Und jede Seele wird kommen, mit ihr ein Treiber und ein Zeuge. Einer, der sie treibt zum Versammlungsort, zur Abrechnung, und ein Zeuge, der Zeugnis ablegen wird über das, was diese Person getan hat. Und dann fordert der Erhabene Allah die Erde auf, Zeugnis abzulegen. Und die Erde wird sprechen an diesem gewaltigen Tag. Und sie wird sagen, was jeder Einzelne auf ihr getan hat. Jede einzelne Tat und an welchem Tag diese Tat verrichtet wurde. Ob es nun gut war oder schlecht, aber sie wird Zeugnis ablegen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam rezitierte eines Tages, so wie es bei Tirmidhi verzeichnet ist, den folgenden Vers: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. An jenem Tag wird sie, also die Erde, die Nachrichten über sich erzählen. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaban, die mit ihm saßen: Wisst ihr, was ihre Nachricht ist? Und die Sahaba sagten: Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, die Nachricht ist, dass sie gegen jeden männlichen und weiblichen Diener Zeugnis ablegen wird über das, was sie auf ihrer Oberfläche getan haben. Sie wird sagen: O Herr, er hat dies und das an diesem und jenem Tag getan. Das ist also ihre Nachricht. Das ist das, was Allah damit gemeint hat in diesem Vers. Dass sie bei jedem Einzelnen sagen wird: der hat das und das getan an jenem und an diesem und an jenem Tag. Und dann, trotz all diesen Zeugen, wird es einige Diener kommen oder geben, die es nicht sein lassen werden zu diskutieren. So wie sie hier auf dieser Erde steht, diskutiert haben und mit ihrer Diskussion auch durchgekommen sind, glauben sie, dass sie auch an diesem Tag mit ihrer Diskussion durchkommen werden. Und mit wem wollen sie diskutieren? Mit dem Erhabenen Allah, dem Gerechten. Sie werden zu ihm kommen und zu ihm sagen, wir sind mit diesen Zeugen nicht einverstanden und auch nicht mit ihrer Zeugnis. Wir akzeptieren das nicht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, beziehungsweise sagte Anas radiallahu anhu, wir waren einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und dann lachte er. Und dann fragte der Gesandte Allah, wisst ihr, warum ich lache? Und wir sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und er sagte, die Rede eines Dieners an seinem Herrn hat mich zum Lachen gebracht. Ein Diener hat seinem Herrn etwas gesagt und das hat mich zum Lachen gebracht. Und dann sagte der Gesandte Allahs weiter, er wird sagen, oh mein Herr, hast du mich nicht vor der Ungerechtigkeit gerettet? Du hast doch gesagt, dass du gerecht bist und dass du mich vor der Ungerechtigkeit gerettet hast. Daraufhin wird der Erhabene Allah zu ihm sagen, ja, ich tat es gewiss. Und dann wird der Diener sagen, ich werde kein anderes Zeugnis gegen mich dulden, als das eines meiner Zeugen. Ich akzeptiere weder die Engel, noch die Propheten oder die Gesandten, noch die Erde. Kein Zeugen akzeptiere ich, nur mich selbst. Ich will für mich selbst sprechen. Und dann wird der Erhabene Allah zu ihm sagen, du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Das soll dir genügen. Du willst Abrechnung ablegen, du willst Zeugnis ablegen, dann soll es so sein. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann wird sein Mund versiegelt und seinen Körperteilen wird befohlen zu sprechen. Und sie berichten von seinen Taten. Allah subhanahu wa ta'ala versiegelt ihm seinen Mund. Er will sprechen, er will Zeugnis ablegen, dann soll er doch. Er versiegelt ihm seinen Mund und dann sagt er zu seinen Körperteilen, spricht. Berichtet doch darüber, was er getan hat. Und seine Augen werden sagen, wir haben das und das gesehen. Und seine Hände werden sagen, wir haben das und das angefasst. Und alles an ihm wird sprechen. Und danach wird der Erhabene Allah ihm wieder die Möglichkeit geben zu reden und er wird sagen zu seinen Gliedmaßen, hinweg mit euch, Fluch über euch, ich habe zu eurer Verteidigung gesprochen. Ich habe doch all das gesagt, die Diskussion habe ich nur angefangen, damit wir uns retten vor dem Höllenfeuer. Und jetzt legt ihr Zeugnis gegen mich selbst ab, wir sind doch eins. Wie könnt ihr sowas sagen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Heute versiegeln wir ihnen ihre Münder. Ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an einer anderen Stelle, ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Und denke an dem Tag, da Allahs Feinde zum Höllenfeuer versammelt und in Reihen gebracht werden. Wenn sie dann dort angekommen sind, legen ihr Gehör, ihre Augen und ihre Häute gegen sie Zeugnis ab über das, was sie zu tun pflegten. Sie werden zu ihren Häutern sagen, die Leute werden zu ihren Häutern sprechen, zu ihren Körperteilen sprechen. Warum habt ihr gegen uns Zeugnis abgelegt? Und sie werden zu ihnen antworten. Sie werden sagen, Allah, der alles reden lässt, hat uns reden lassen. Er ist es, der euch das erste Mal erschaffen hat. Und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Deswegen, barakallahu fikum, sollte jeder von uns sich im Klaren sein, was für ein gewaltiger Tag dieser sein wird. Noch sitzen wir hier und reden darüber, was geschehen wird. Und morgen geschieht es schon. Deswegen, bevor wir nicht zu denen gehören, die dann vor ihrem Herrn stehen und diskutieren und wollen, dass sie selbst Zeugnis ablegen und dann ihre Körperteile gegen sie Zeugnis ablegen werden, lasst uns doch eine neue Seite beginnen mit dem Erhabenen Allah. Eine Seite, die keine Sünden hat. Dass wir bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen, weil jetzt, wo wir noch am Leben sind, haben wir die Möglichkeit zu bereuen. Noch können wir dafür sorgen, dass unsere Taten gelöscht werden in diesem Buch. Weil jeder von uns hat dieses Buch. Und jedes deiner Taten wird abgebildet in diesem Buch, wie eine Kopie. Du sprichst und das, was du sagst, wird in diesem Buch abgebildet. Du schaust und das, was du siehst, wird in diesem Buch abgebildet. Und du findest es am jüngsten Tag wieder aufgeschlagen. Und du wirst dich wundern, was alles darin drin stehen wird. Und dann wirst du vor deinem Herrn stehen. Und er wird dich persönlich zur Rechenschaft ziehen. Über jede einzelne Tat. Deswegen, warum sorgst du nicht dafür, dass in deinem Buch nur Gutes steht? Weil, wie gesagt, jetzt ist die Zeit der Handlungen, der Taten und nicht der Abrechnung. Aber morgen ist die Zeit der Abrechnung und nicht der Taten. Derjenige, der sich heute zur Rechenschaft ziehen wird, der kann darauf hoffen, dass er am jüngsten Tag eine gute Abrechnung haben wird. Aber derjenige, der sich heute nicht zur Rechenschaft zieht, der wird morgen eine gewaltige Abrechnung vorfinden. Und dann wird er für jede Sache zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden dann in der kommenden Khutbah kennenlernen, wie die Bücher dann empfangen werden und was dort stehen wird und was der erhabene Allah einem jeden von uns sagen wird und was dann die Engel mit einem jeden von uns machen werden. All das werden wir dann inshallah in der Zukunft, wenn Allah es ermöglicht, im Detail kennenlernen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.